Erster, habt euch lieb als Brüder und Schwestern. Zweiter, vergesst nicht, freundlich zu Gästen zu sein. Manchmal haben Leute Engel aufgenommen, ohne es zu wissen. Dritter, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst gefangen. Helft den Menschen, denen es schlecht geht. Vierter, die Ehe ist wichtig und soll gut sein. Gott wird Menschen richten, die schlechte Dinge tun. Fünfter, seid nicht gierig nach Geld. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat gesagt, ich verlasse dich nie. Sechster, wir können sagen, der Herr hilft mir, ich habe keine Angst. Was kann ein Mensch mehr tun? Siebter, denkt an eure Leiter, die euch von Gott erzählt haben. Seht, wie sie gelebt haben, und macht es so wie sie. Achter, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und für immer. Neunter, lasst euch nicht von neuen Ideen wegziehen. Es ist gut, wenn euer Herz stark ist durch Gottes Liebe, nicht durch Essen. Zehnter, wir haben einen Altar. Die Leute, die im Zelt dienen, dürfen nicht davon essen. Elfter, die Körper der Tiere, deren Blut für die Sünden ins Heiligtum gebracht wird, werden draußen verbrannt. Zwölfter, Jesus hat auch außerhalb der Stadt gelitten, damit er die Menschen durch sein Blut heiligt. Dreizehnter, lasst uns zu Jesus gehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Vierzehnter, wir haben hier keine Stadt, die für immer bleibt. Wir suchen eine Stadt, die in der Zukunft ist. Fünfzehnter, lasst uns Gott immer loben durch Jesus. Das bedeutet, dass wir von ihm erzählen. Sechzehnter, vergesst nicht, Gutes zu tun und zu teilen. Gott freut sich über solche Opfer. Siebzehnter, hört auf eure Leiter und folgt ihnen. Sie passen auf euch auf und müssen Gott davon erzählen. Macht es ihnen leicht, damit sie sich freuen. Achtzehnter, betet für uns. Wir wollen immer gut sein und das Richtige tun. Neunzehnter, ich bitte euch, das zu tun, damit ich bald wieder zu euch kommen kann. Zwanzigster, Gott gibt Frieden. Er hat Jesus, den großen Hirten, von den Toten geholt. Jesus hat einen ewigen Bund mit seinem Blut gemacht. 21. Gott soll euch helfen, alles Gute zu tun, was er will. Er wirkt in uns durch Jesus Christus. Ihm gehört alle Ehre für immer. Amen. 22. Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, hört auf das, was ich euch gesagt habe. Ich habe euch kurz geschrieben. 23. Unser Bruder Timotheus ist frei. Ich hoffe, ihn bald zu sehen und dann mit ihm zu euch zu kommen. 24. Grüßt alle eure Leiter und alle Christen. Die Leute aus Italien grüßen euch. 25. Gottes Liebe sei mit euch allen. Amen.